Sie warten schon viel länger als Penelope und sind schon fast verholzt wie Pünien und Zypressen. Die Frauen schwarz in schwarz und manche weggeknickt. Sie warten, während weiter die Zikaden brüllen, Oliven ungepflückt verdorren. Der Brunnen schweigt. Kein Kind zerschreit die Flimmerhitz in den Gassen. Bloß der blöde Knabe, der das T-Shirt trägt, der Harvard University lacht mit den Ziegen, die das Gras zwischen den Steinen vor der Kirche fressen. In Bassano. Bassano, Bassano, Bassano. In Bassano. Seit ewig hocken Greise auf der Mauer rum und schauen übers Tal, woher sie immer kamen. Gerüchte, einer hat's im Fernsehen gesehen, durch Herne und Detroit sollen gelbe Schwaden ziehen. In Melbourne tropft aus Wasserhähnen schon Lisol. Sie werden diese Städte fliehen und kommen wieder, die Männer und die Söhne, diesmal bleiben sie vielleicht, weil atmen muss man nur noch klares Wasser trinken. Den Brunnen wird man tiefer graben müssen. In Bassano. Bassano, Bassano, Bassano. In Bassano. Den Wein von damals, ob man den dann trinken kann. Verjagen muss man die Skorpione aus den Häusern, die Fremden möglichst auch. Doch das wird schwerer sein in jedem Sommer. Bleiben ein paar mehr von ihnen und kaufen wollen sie alles und verstehen nichts. Zu viel und zu reich, zu laut mit falschen Sitten. Fünf Mädchen, diese Blonden, am Nackt getanzt im Mondschein. Mit einem Ziegenbock am Brunnen, der Architekt hat einen Esel grün gestrichen. In Bassano. Bassano, Bassano. Bassano, in Bassano. Vielleicht wird alles wieder so wie früher sein. Zu Hause, wenn sie da sind und für immer bleiben. Oliven werden gepflückt und wieder Wein gemacht. Mit Würde kann man leben, ohne die Almosen vielleicht. Dass es dann eine Schule und ein Kino gibt. Geliebt wird wieder heftig werden und geboren, man stirbt gelassen, weil es wieder weitergeht. Die Schafe werden wieder in den Bergen grasen und Fremde grüßt man wieder so wie Gäste in Bassano. Bassano, Bassano, Bassano, in Bassano. Sie warten schon viel länger als Penelope in Bassano.